Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich hoffe, ihr versteht mich da hinten. Also die Akustik scheint einigermaßen zu sein. Ja, ist ja nicht nur das Problem, dass es innerhalb des akademischen Betriebs keine Lehrveranstaltung zum Thema kritische Staatstheorie gibt. Zumindest meine eigenen Erfahrungen sagen mir, dass es innerhalb der Universität, zumindest was das sozialwissenschaftliche Studium betrifft, überhaupt keine Veranstaltung zum Thema Staatstheorie gibt. Das heißt, dass die akademische Sozialwissenschaft sich in der Regel auch gar nicht ihre eigenen Vorläufer versichert, was Politiktheorie und Staatstheorie betrifft. Also ich habe in den letzten Jahren an der Bochumer Uni zumindest kein Seminar gesehen, das sich mal mit Aristoteles, Platon, Locke, Hobbes und ähnlichen Leuten beschäftigt hätte. Also da könnte man praktisch auch nochmal was parallel zu anbieten, aber wir wollen ja nicht den akademischen Betrieb hier vollständig ersetzen. Deswegen soll das hier jetzt sozusagen, also der kurze Vortrag, ein kleiner Ausschnitt von dem sein, was dann in dem Seminar präsentiert wird, beziehungsweise dann in dem Blog-Seminar, was ich dann am Ende des Semesters dann, am Ende der Veranstaltung praktisch dann mit euch zusammen dann auch nochmal machen werde. Vielleicht nochmal vorab ein kleiner Hinweis, es wurde ja auf den Reader hingewiesen, falls ihr auch noch weiteres Interesse an Texten habt, verweise ich euch auf die Homepage rote-ruhr-uni.com, also mit Bindestrich jeweils. Das ist der Arbeitskreis, in dem ich seit 1996 tätig bin, der jedes Jahr eine Veranstaltungsreihe mit verschiedenen kritischen Sozialwissenschaftlern oder Philosophen, Denkern, was auch immer macht. Und wir haben halt eine recht umfangreiche Homepage inzwischen mit einem Text- und Rezensionsarchiv zu verschiedensten Beiträgen zur Gesellschaftskritik und Gesellschaftsanalyse. Also schaut da mal rein. Da sind auch noch einige andere Texte zum Thema Staat und Recht von mir und von einigen anderen, unter anderem von dem Urs Lindner oder von der Gruppe von Urs Lindner auch zu finden, der jetzt hier nächste Woche referieren wird. Gut. Ich will in dem Vortrag eigentlich zwei Positionen einer marxistischen Staatstheorie vorstellen, die sich entlang dieser Überschrift, dieses Titels der Veranstaltung entlanghangeln, nämlich Staat der Kapitalisten oder Staat des Kapitals. Damit sind im Grunde genommen diese beiden Positionen schon ganz grob charakterisiert. Die eine Position begreift den bürgerlichen Staat oder den heutigen modernen Staat als Staat der Kapitalisten und die andere Position begreift den Staat als Staat des Kapitals. Das Problem, wenn man von marxistischer Staatstheorie oder kritischer Staatstheorie spricht, ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf die marxistische Tradition, ist das, dass es bei Marx und Engels keine ausgearbeitete Staatstheorie gibt. Das heißt, es gibt nicht irgendwie eine Schrift, wo Marx, ich beschränke mich mal auf den, irgendwie entfaltet hätte, was er unter Staat versteht, systematisch dargestellt hätte, in welchem Zusammenhang das mit seiner ökonomischen oder ökonomiekritischen Theorie steht. Und es gibt innerhalb des Gesamtwerks von Marx und Engels eine ganze Reihe verschiedener Verständnisse oder Modelle, wie der moderne Staat gefasst werden könnte und zum Teil auch sich widersprechender Modelle. Also diese beiden Fakten, das eine Faktum, dass Marx und Engels keine entwickelte Staatstheorie hinterlassen haben, und das andere, dass es durchaus widersprüchliche oder unterschiedliche Modelle oder Erklärungsversuche des modernen Staates bei ihnen gibt, hat natürlich dann dazu geführt, dass im Marxismus es auch die unterschiedlichsten Staatsverständnisse gegeben hat. Der Marxismus ist sowieso, ich denke mal, dass Michael Heinrich das letzte Woche auch schon mal kurz dargestellt hat, kein homogener Block, sondern eigentlich ein Gewimmel unterschiedlichster Positionen, die sozusagen auch dann entlang ihrer jeweiligen Grundvorstellung von Gesellschaft, also wie sie Gesellschaft begreifen, wie sie Ökonomie begreifen, wie sie den Kapitalismus allgemein begreifen, unterschiedliche Staatsvorstellungen entwickelt haben. Ich will nur kurz vier Modelle erwähnen, jetzt am Anfang. Ich werde mich ja auf die zwei Modelle, die ich gerade erwähnt habe, konzentrieren. Die vier Modelle werden dann in dem Seminar am Ende des Semesters vorgestellt. Das erste Modell, das ist sozusagen auch das früheste Modell in irgendeiner Form an Marx und Engels, wenn auch sehr marginal nur anknüpfenden Staatstheorie oder Staatskritik, das Modell nämlich substantialistische Kritik des Staates. Das ist das Modell, das die Theoretiker der klassischen Sozialdemokratie der Zweiten Internationale Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gebraucht haben, also zum Beispiel Karl Kautsky oder Wilhelm Liebknecht oder August Bebel zum Beispiel. Diese substantialistische Kritik, am deutlichsten ausgesprochen bei Liebknecht, also nicht Karl, sondern Wilhelm Liebknecht, oder bei Kautsky, geht davon aus, dass der Staat im Grunde genommen als demokratischer Staat ein neutrales Instrument zur Gesellschaftsgestaltung ist, aber die bürgerliche Klasse, die Bourgeoisie, sich dieses demokratischen Staates nur sozusagen von außen bedient und diesen Staat nur als Mittel zur Verfolgung der partikularen, der besonderen Interessen des Bürgertums missbraucht. An sich sei aber der demokratische moderne Staat etwas Gutes, etwas Emanzipatorisches, das man benutzen könnte, um den Sozialismus hervorzubringen. Also der Staat als Zentrum der Gesellschaftsgestaltung in emanzipatorischer Absicht. Ich zitiere mal kurz den Kautsky. Der demokratische Staat unterscheidet sich dadurch von den früheren Arten von Staaten, dass diese Ausnutzung für die Zwecke ausbeutender Klassen nicht zu seinem Wesen gehört, nicht untrennbar mit ihm verknüpft ist. Also diese erste, diese ganz frühe Position in der marxistischen Tradition begreift den Staat, wenn auch den demokratischen Staat, eigentlich als etwas an sich Gutes, was man verwenden kann für die Revolution, während die Bourgeoisie sich dieses Staates nur als Instrument sozusagen parasitär von außen bedient. Die zweite Position, die will ich jetzt im Folgenden ausführlicher darstellen, das ist die Position dessen, was sozusagen im Alltagsverstand in der Regel mit dem Marxismus identifiziert wird oder assoziiert wird, nämlich die Theorie des Marxismus-Leninismus, angefangen bei Lenin, obwohl Lenin auch noch kein Leninist war, sondern Stalin und andere die ersten Leninisten waren. Aber angefangen bei Lenin, diese Position nenne ich Inhaltskritik des Staates bzw. Staatsinstrumentalismus. Da werde ich ja gleich noch drauf eingehen. Diese Position begreift den Staat als Staat der Kapitalisten. Die hat aber im Unterschied zu der ersten Position nicht die Ansicht, dass der Staat was an sich Gutes sei, was man sozusagen auf ewig konservieren könnte und womit man sozusagen die Emanzipation letztlich gestalten könnte. Die dritte Position, die werde ich auch ganz kurz nur vorstellen, also als Gegenposition, die den Staat als Staat des Kapitals begreift. Diese Position, die nenne ich Formkritik des Staates, beziehungsweise die wurde in den 70er Jahren in der Bundesrepublik Staatsableitung genannt. Da gehe ich ja gleich nochmal kurz drauf ein, was das bedeutet. Und die vierte Position, davon werde ich jetzt überhaupt nicht sprechen. Da wird vielleicht der Urs nächste Woche was dazu sagen. Ich werde das in dem Seminar dann ausführlicher darstellen. Dieses vierte Modell marxistischer Staatstheorie nenne ich Hegemonietheorie oder relationale Staatstheorie oder Kampfmodell des Staates. Das ist eine bestimmte marxistische Interpretation des Staates, die sich mit dem strukturalen Marxismus in Frankreich in den 60er, 70er Jahren entwickelt hat und dessen Hauptvertreter Nikos Poulantzas ist. Dieser Begriff der Hegemonie und der auf Antonio Gramsci unter anderem zurückgeht, wird ja vielleicht dem einen oder anderen schon mal begegnet sein. Aber auf diese Theorie werde ich jetzt gar nicht eingehen, sonst würde das den Rahmen total sprengen. Gut, also diese vier Modelle, ganz grob, es gibt wahrscheinlich auch noch viel mehr, aber ganz grob, finden sich in der marxistischen Tradition. Ich werde jetzt diese zwei davon kurz vorstellen. Eine anachronistische Position, um es vorweg zu sagen, die leninistische, und eine, die ich für eine tragfähigere Position halte. Zuerst zu der leninistischen Position, also zu der Position, die den Staat als Staat der Kapitalisten begreift. Man könnte sich jetzt vorab fragen, warum beschäftigt man sich überhaupt jetzt mit Lenin, Leninismus? Die Sowjetunion ist ja untergegangen. Das Ganze ist also sozusagen nicht mehr aktuell. Es gibt auch nur noch wenige, wenn es die aber dennoch immer noch gibt, wenige Leute, die sich affirmativ auf den Marxismus-Leninismus beziehen. Das Problem ist andererseits, dass dieser Typus von Staatskritik oder von Auseinandersetzung mit dem Staat oder von Begreifen des Staates als Staat der Kapitalisten, zumindest einige Punkte davon, auch heute noch bei vielen Linken oder in linken Kreisen das dominante Modell der Staat, Auseinandersetzung mit dem Staat ist. Ich werde jetzt, man kann sozusagen einige Zitate bringen, zum Beispiel ein Sammelband, der herausgegeben wurde von Attac anlässlich des G8-Gipfels, der nennt sich, Zitat, Gipfel der Ungerechtigkeit, wie 8 Regierungen über 6 Milliarden Menschen bestimmen. Oder eine Aussage einer DKP-orientierten Theoretikerin, Zitat, Nationalstaaten sind auch weiterhin die wichtigsten Gegenmächte gegenüber dem Kapitalismus. Diese Position, die sind sozusagen auch in dieser leninistischen Position tendenziell vorhanden, wenn sie nicht sogar hinter diese leninistische Position noch zurückfallen auf diese von mir eben kurz erwähnten sozialdemokratischen Positionen von Kautsky und anderen. Gut, ich will jetzt kurz vorstellen, was es mit dieser marxistisch-leninistischen Staatskritik, die ich als Inhaltskritik des Staates bezeichne, auf sich hat. Bloße Inhaltskritik des Staates, so viel vorweg, bedeutet, dass nicht die spezifische Art und Weise der Organisation von Zwangsgewalt zum Thema wird, wie sie im modernen Staat vonstatten geht, sondern dass das Interesse dieser Staatskritik am Inhalt, am Klasseninhalt, also an dem Inhalt der Politik, die dieser Staat vollzieht, orientiert ist. Diese Position der Inhaltskritik geht schon auf Friedrich Engels zurück, wie so manches Schlechte innerhalb der marxistischen Tradition. Auch Engels hat schon in einer Schrift über die über Privateigentum, Familie und Staat, also so eine eher ethnologisch abgefasste Angelegenheit, hat er, als es um den Staat ging, gesagt, die Art und Weise, wie der Staat heutzutage im Kapitalismus organisiert ist, als demokratischer Rechtsstaat oder vielleicht auch nicht demokratischer Rechtsstaat, das sei die formelle Seite der Sache, wie er sich ausdrückt, die sich von selbst versteht. Was interessieren würde, sei hinter dieser formellen Seite von Rechtsstaatlichkeit, von gleichen Rechten für alle, den Klasseninhalt, also die partikularen Interessen, die wirklich dahinter stecken, aufzudecken. Das sei das eigentliche Interesse marxistischer Staatskritik und Theorie. Diese Art und Weise der Kritik wird hauptsächlich von Lenin in seiner Schrift Staat und Revolution von 1917 systematisiert. Und ich will nur ganz kurz einige von diesen Grundlagen dieser Position darstellen. Für Lenin gibt es, also Lenin begreift den Staat als Instrument der herrschenden Klasse, und zwar als politisches Instrument der herrschenden Klasse, der ökonomisch herrschenden Klasse, zur Niederhaltung der ökonomisch ausgebeuteten Klasse. Das ist auch eine Definition, die fast wörtlich bei Engels auftaucht. Der Lenin zitiert ja dann auch Engels in dieser Hinsicht. Das bedeutet, Lenin versucht den Staat aus der Klassenherrschaft heraus zu erklären. Klassenherrschaft bedeutet für Lenin die Herrschaft einer Gruppe von Menschen, die sich die Arbeit der anderen Gruppe von Menschen unentgeltlich aneignen kann. Also ein ganz allgemeiner Begriff von Klassenherrschaft bzw. von ökonomischer Ausbeutung. Dieser Begriff von Klasse oder von Ausbeutung ist sozusagen für Lenin universalhistorisch gültig. Also der bezieht sich nicht nur auf den Kapitalismus, der bezieht sich auch auf den Feudalismus, auf die Sklavenhaltergesellschaft und so weiter. Die eine Grundlage dafür, dass es den Staat gibt, ist also diese ökonomische Ausbeutung, aber die würde nicht ausreichen, um zu erklären, warum es denn noch zusätzlich zu dieser ökonomischen Ausbeutung eines Staates, also eines zusätzlichen Instruments der Herrschaft, eines politischen Instruments bedarf. Diese Erklärung versucht Lenin aus der Klassenherrschaft insofern herzuleiten, als er der Ansicht ist, dass diese Klassenherrschaft, also der ökonomisch Ausbeutenden gegenüber den ökonomisch Ausgebeuteten, dass die im Grunde genommen offen zutage liegt. Das ist eine direkte personale Herrschaft nach Lenin. Das heißt, Lenin begreift Ausbeutung und Klassenherrschaft als Herrschaft einer Gruppe direkt über eine andere Gruppe. Und diese Herrschaft liegt offen zutage. Die Unterdrückten, die Ausgebeuteten wissen im Grunde genommen, wer sie ausbeutet, was die Ursachen ihrer ökonomischen Lage, was die Ursachen sind. Und aus diesem Wissen heraus, aus dieser offen zutage liegenden Ausbeutung, erklärt Lenin den Staat als notwendiges Instrument der Bourgeoisie, also der ökonomisch herrschenden Klasse, weil wenn es dieses Instrument, also der zusätzlichen Unterdrückung der schon ökonomisch Ausgebeuteten nicht gäbe, würden die ökonomisch Ausgebeuteten irgendwann sich bewaffnen, zu den Waffen greifen und ihre Ausbeuter zum Teufel jagen. Also Lenin unterstellt, dass diese ganz allgemein verstandene Klassenherrschaft eine offen zutage liegende, eine personale Herrschaft ist, von Person über Person, die diese Person auch direkt am eigenen Leibe unmittelbar erfahren und durchschauen können. Und dass diese Form des der Herrschaft einen unversöhnlichen Klassenantagonismus, einen unversöhnlichen Klassengegensatz bedeutet, also dass die unterdrückte Klasse immer schon gegen die herrschende Klasse eingestellt ist. Der Staat ist also sozusagen ein zusätzliches Instrument, um die ökonomische Ausbeutung abzusichern. Sonst gäbe es eine Revolution und die herrschende Klasse würde nicht mehr existieren. Ein weiteres Moment, also wie gesagt, ich will ja nur ganz grob darstellen, wie die Argumentationsstruktur ist. Ein weiteres Argument ist, also was die Existenz des Staates erklärt, ist das Argument, dass es natürlich ein Mehrprodukt geben muss. Das heißt, die Gesellschaft muss so produktiv sein, dass es gewisse Menschengruppen gibt, die als Herrschaftsspezialisten ausdifferenziert werden. Also die nichts anderes tun, als über andere Leute zu herrschen, sie zu verwalten und Ähnliches. Also Lenin hat sozusagen dieses Modell, es gibt Klassenherrschaft, die Klassenherrschaft beinhaltet immer schon den Klassengegensatz im Sinne von die Klassen kämpfen gegeneinander um die Herrschaft im Staat beziehungsweise um die Umwerfung der Herrschaft, und der Staat ganz allgemein verstanden, also universal historisch verstanden, ist der Staat immer ein Instrument der jeweils herrschenden Klasse zur Unterdrückung der ökonomisch ausgebeuteten Klasse. Das ist der Unterschied zu dieser substantialistischen früheren Staatskritik. Bei Lenin ist der Staat prinzipiell etwas, was man abschaffen muss. Er ist prinzipiell etwas, was mit ökonomischer Ausbeutung zu tun hat. Während in den vorherigen Positionen in der Sozialdemokratie der Staat als rein neutrales Instrument gedeutet wurde, zumindest der demokratische. Diese Position des offen zutage liegenden Klassengegensatzes, daran sind Marx und Engels nicht ganz unschuldig, die findet sich zum Beispiel in dem beispiellos überschätzten kommunistischen Manifest. Also in dieser Schrift von 1848, die angeblich den wissenschaftlichen Sozialismus mitbegründet hat und die für Lenin neben dem Anti-Düring von Engels, einer späteren Schrift aus dem Jahr 1878, das Handbuch jedes klassenbewussten Arbeiters ist, wie er sich ausdrückt. Also zwei Handbücher gibt es, diesen Anti-Düring von Engels und das kommunistische Manifest. Das Kapital ist vielleicht ein bisschen zu dick für ein Handbuch, aber das erwähnt er hier gar nicht in dem Zusammenhang. Das spielt auch in der Staatstheorie von Lenin nicht die geringste Rolle, das Kapital von Marx. In diesem kommunistischen Manifest, um das nur mal kurz zu erwähnen, sprechen Marx und Engels davon, dass im Gegensatz zum Beispiel zum Feudalismus und zu anderen vorherigen Gesellschaftsformationen, die Menschen jetzt endlich gezwungen seien, ihre gegenseitigen gesellschaftlichen Verhältnisse mit nüchternen Augen zu betrachten und an die Stelle dieser ganzen verzauberten Ideologien trete die nüchterne, bare Zahlung. Also hier vertreten Marx und Engels noch so etwas wie eine Entzauberungstheorie. Also mit dem Kapitalismus kommt die nüchterne Einsicht, die klare Einsicht in die nackte Ausbeutung. Diese Position, darauf werde ich jetzt im zweiten Teil dann eingehen, hat Marx vollständig aufgegeben und hat sie geradezu umgedreht und hat gesagt, der Kapitalismus ist eine verzauberte und verkehrte Welt. Also die Ausgebeuteten erkennen eben nicht direkt ihre Form der Ausbeutung. Aber da komme ich später noch zu. Also Lenin, um darauf zurückzukommen, erklärt den Staat als Instrument der Klassenherrschaft und begreift eben Klassenherrschaft ganz universal historisch, ohne die spezifische Form der Klassenherrschaft im Kapitalismus zu erkennen, ganz allgemein als Herrschaft einer Personengruppe über eine andere. Aus dieser Grundstruktur, also aus diesem Verständnis von Gesellschaft als personaler Herrschaft, die sich im Grunde genommen gar nicht unterscheidet im Kapitalismus von der Sklaverei oder von der Leibeigenschaft im Mittelalter. Aus dieser Grundannahme über Gesellschaft kommt dann auch oder resultiert dann auch Lenins These, dass diese ganzen Errungenschaften von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das, was ich hier jetzt ganz kurz mit Rechtsstaat erstmal ganz verkürzt zusammenfassen will, dass das nichts sei als ein bloßes bürgerliches Vorurteil. Also der Begriff Vorurteil ist ein Zitat. Freiheit sei, so Lenin, Zitat, Freiheit nur für die Sklavenhalter. Also genauso wie Freiheit in der Antike nur Freiheit für die Sklavenhalter gewesen ist und die Sklaven eben nicht an der Polis partizipieren konnten, genauso sei es letztendlich doch auch im Kapitalismus, da sei auch die bürgerliche Freiheit eben nur eine Freiheit für die Bourgeoisie. Also werden alle Bestimmungen, die mit den ökonomischen Verhältnissen im Kapitalismus verbunden sind, mit der spezifischen Form der Ausbeutung im Kapitalismus, diese Form, also diese Bestimmungen sind eben tauschvermittelte Ausbeutung, die werden als bloßer Schein, als bloßer Betrug oder bloßes Vorurteil dargestellt. Das ist ein Kritikmodus, der sozusagen der spontane, vulgäre linke Kritikmodus zu der Zeit war. Dass das auch seine historische Berechtigung hatte, darauf gehe ich jetzt erstmal nicht ein. Das kann man noch vielleicht in der Diskussion weiter erläutern. So viel vielleicht nur erstmal zu Lenin. Also ich werde das in dem Seminar und in dem Text, den ihr zu dem Seminar habt, beziehungsweise in dem Reader ist es auch ausführlicher dargestellt, noch etwas dann näher erläutern. Was hier wichtig war, war einfach die Tatsache, dass das Ganze aus einer ganz sozusagen, also dass der Staat als Instrument der herrschenden Klasse begriffen wird und die herrschende Klasse greift eben direkt auf den Staat zu. Der Staat ist sozusagen willenloses Instrument in ihrer Hand und eben ein weiteres Mittel, ein zusätzliches Stabilisierungsmittel für ihre ökonomische Herrschaft. Und die Tatsache, dass diese Herrschaft so unmittelbar begriffen wird, resultiert aus dem Gesellschaftsbegriff von Lenin, aus dem Ökonomiebegriff, dass er auch eben die Ausbeutung als sozusagen direkte Ausbeutung versteht. Auch bei Lenin ist es dann so, dass, vielleicht habe ich irgendwo das Zitat, genau, dass die Klassenherrschaft mittels des Staates wird von ihm begriffen, Zitat, als Macht eines kleinen Häufleins von Milliardären über die ganze Gesellschaft. Der Staat sei durch tausenderlei Fäden mit der Bourgeoisie verknüpft. Das heißt, Lenin kann sich sozusagen den bürgerlichen Charakter des modernen Staates, dass dieser Staat in irgendeiner Form zugunsten einer Klasse, zugunsten von spezifischen Interessen herrscht, kann er sich nur so vorstellen, dass es einen direkten personalen Zugriff auf den Staat gibt und eine direkte Beeinflussung des Staates seitens irgendwelcher ökonomischer Interessengruppen. Also sozusagen seitens dieser Lobbys. Was eben in diesem personalistischen Verständnis von Ökonomie und von Staat und von Klassenherrschaft und von staatlich vermittelter Klassenherrschaft natürlich verloren geht, ist genau das, was eigentlich der Gegenstand der marxischen Kritik der politischen Ökonomie und der marxischen Kritik des Staates war, nämlich zu erklären, warum denn dieser Inhalt, also dass es Klassenherrschaft gibt, eine bestimmte Form annimmt. Und zwar auf der Ebene der Ökonomie die Form annimmt, dass die Ausbeutung eben Wert und Geld vermittelt ist, also Tausch vermittelt ist und eben nicht mehr eine direkte Herrschaft von einer Gruppe über die andere, sondern vermittelt über Tausch und über Freiwilligkeit, über Freiheit und Gleichheit. Und auf der Ebene des Staates, warum der Staat als Instrument oder als Klassenherrschaftsinstanz, warum der die Form annimmt, ein Rechtsstaat zu sein, also ein Staat, der ohne Ansehen der Person herrscht und der eben gleiches Recht für alle unterstellt. Und als Staat, der eben eine Instanz ist, die sich jenseits der Ökonomie verortet, also eine Instanz, die nicht sozusagen eine private Wachschutzorganisation der Bourgeoisie ist, sondern eine öffentliche Herrschaft. Genau diese beiden zentralen Fragen, warum dieser Inhalt Klassenherrschaft, also die Partikularinteressen sozusagen, die besonderen, die Herrschaftsinteressen, warum die mit der Form, dass es eben, dass alle gleich behandelt werden, dass Freiheit und Gleichheit herrscht und dass es eben, dass der Staat keiner Person und keiner Gruppe mehr gehört, sondern allen, also oder im Namen aller herrscht oder im Namen des Gesetzes herrscht, dass alle gleich behandelt, diesen Zusammenhang kann Lenin überhaupt nicht erklären. Dieser Zusammenhang ist genau das, bevor die traditionelle marxistische Staatstheorie kapitulieren muss. Diese Frage hat dann, um jetzt auf den zweiten Punkt zu kommen, also auf die sozusagen auf die Position, die den Staat als Staat des Kapitals begreift in der marxistischen Tradition. Diese Frage wurde schon von einem Zeitgenossen von Lenin gestellt an diese Tradition, an diese marxistische staatstheoretische Tradition. Dieser Zeitgenosse war Eugen Paschukan, das ist ein frühsowjetischer Rechtstheoretiker, der ein sehr wichtiges Buch 1924 geschrieben hat, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, die schon diese Diskussion, die ich jetzt ganz kurz nur, deren Grundargumente ich ganz kurz nur zusammenfassen werde, aus den 70er, 80er Jahren schon vorwegnimmt, eigentlich in den 20ern. Der Paschukanis wurde dann nach mehreren Selbstkritiken, die nicht viel genützt haben, von Stalin umgebracht. Also dieser Paschukanis fragt diese ganz kurz gerade dargestellte marxistisch-leninistische, instrumentalistische oder personalistische Staatstheorie. Er fragt sie, Zitat, warum wird der Apparat des staatlichen Zwanges nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen? Warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an? Also das ist die Frage, die jetzt diese Formtheorie des Staates antritt zu beantworten und die eben von der früheren nicht beantwortet werden konnte. Wenn euch das jetzt alles ein bisschen durchgehechelt vorkommt, dann liegt es daran, dass es einfach noch ein bisschen viel auf einmal ist, aber wie gesagt, das wird in dem Seminar und vor allen Dingen auch in dem Blog-Seminar dann nochmal ausführlicher dargestellt. Diese Formtheorie des Staates knüpft jetzt direkt nicht an das Kommunistische Manifest oder ähnliche Schriften, frühere Schriften von Marx an, sondern diese Formtheorie oder Formkritik des Staates, die knüpft direkt an das Kapital an, also an das ausgereifte wissenschaftliche Werk von Marx, da, wo Marx auch was Neues gebracht hat, gegenüber den bürgerlichen Ökonomen. Also im Kommunistischen Manifest hat er eben noch nichts Großartiges Neues. Er hat noch keine eigenständige ökonomische Theorie. Die meisten der ökonomischen Aussagen von Marx sind so Zusammenstückungen aus den bisherigen politökonomischen Positionen, die er rezipiert hat zu der Zeit. Also die neue Position bezieht sich direkt auf das Kapital und versucht in Analogie zum Kapital, zur Ökonomiekritik des Kapital, eine Staatskritik zu formulieren oder eine Staatsanalyse zu formulieren. Um das kurz zu erläutern, Formtheorie bedeutet, dass Marx im Kapital versucht zu erklären, warum ein bestimmter Inhalt, also eine bestimmte Form der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Menschen, also sozusagen Vergesellschaftungsweise der Menschen untereinander, die es in allen Gesellschaften geben muss, oder zumindest allen arbeitsteiligen Gesellschaften geben muss, wie die eine bestimmte Form annimmt, wie dieser Inhalt eine bestimmte Form annimmt. Das heißt, es muss immer die Vergesellschaftung von Produkten geben, wenn die arbeitsteilig hergestellt sind, weil ja niemand alles herstellt, was er zum Leben benötigt. Und Marx fragt nun nach der Art und Weise, wie diese Arbeiten und Produkte vergesellschaftet werden, also wie die Produkte an die Konsumenten gelangen und wie die Arbeiten auf die einzelnen Produktionssphären aufgeteilt werden, sodass nicht jeder nur Brötchen backt oder jeder nur Stahlträger herstellt. Die Art und Weise, wie diese Arbeiten verteilt werden auf die einzelnen Produktionssphären, das nennt Marx die Form. Das ist das, was er analysieren will. Marx will analysieren, wie ein bestimmter Inhalt, Arbeit, also den es in allen Gesellschaften gibt, wo Menschen existieren, wie der eine bestimmte historisch spezifische Form annimmt. Und zwar diese Form, die er untersucht, ist die Form Ware, Geld und Kapital. Also Marx fragt, warum nimmt die Vergesellschaftung von Arbeit die Form an, dass sie vermittelt wird über Wert, also Waren, Geld und Kapital. Und genau diese Frage, das wirft er der bürgerlichen politischen Ökonomie vor, diese Frage hat die bürgerliche politische Ökonomie niemals gestellt. Die geht nämlich immer schon davon aus, dass Arbeit immer schon Wert, Geld und Kapital hervorbringt. Das heißt, die fragt gar nicht danach, ob das vielleicht historisch spezifische Formen von Arbeit sind. Also Form bedeutet dann immer die Art und Weise, wie Arbeit organisiert ist und vergesellschaftet wird. An diesem Gegensatz zwischen Marx Ökonomiekritik und der klassischen politischen Ökonomie macht sich jetzt auch diese Formtheorie des Staates fest und fragt, die bisherige marxistische Staatstheorie bei Lenin, die hat zwar den Klasseninhalt immer betont, das heißt, dass es Klassenherrschaft gibt innerhalb aller möglichen Staaten, aber sie hat nicht die Frage gestellt, warum die Klassenherrschaft im Kapitalismus eine ganz spezifische Art und Weise, also beziehungsweise Form, Herrscher- oder Organisationsform annimmt. Und die Organisationsform, die eben nicht erklärt werden kann, ist die der unpersönlichen Herrschaft, der öffentlichen Gewalt, der außerökonomischen Instanz des Staates und des Rechtsstaates als einer Instanz, die mittels abstrakt allgemeiner Gesetze ohne Ansehen der Person herrscht. Genau das sind die Formen des modernen bürgerlichen Staates, die den modernen bürgerlichen Staat von allen anderen Zwangsorganisationen in der bisherigen Menschheitsgeschichte unterscheiden. Und genau diesen Inhalt, also Klassenherrschaft, mit der Form zusammenzubringen, das ist die Aufgabe einer Formtheorie des Staates. Um das wirklich im Detail zu rekonstruieren, müsste ich jetzt eine kleine Einführung in die Marx'sche Werttheorie geben. Das spare ich mir dann auch für das Seminar. Ich will nur anhand von zwei Anknüpfungspunkten im Kapital zeigen, grob umreißen, wie diese Formtheorie des Staates versucht, den Staat oder die Form des Staates zu erklären, aus der ökonomischen Form heraus. Es gibt zwei Ansatzpunkte im Kapital, die ich mir jetzt rausgesucht habe, und der erste ist sozusagen der wichtigste, der systematisch wichtigste. Der erste Ansatzpunkt ist der, dass diese Formtheorie des Staates sagt, die Form des Staates als außerökonomische öffentliche Zwangsgewalt, die mittels abstrakt allgemeiner Gesetze ohne Ansehen der Person herrscht, die kann nur erklärt werden über das Verhältnis von Warenform, also Austauschverhältnis, Rechtsform und letztendlich dann Zwangsgewalt des Staates. Das Grundargument, ich will das nur ganz grob nennen, ist das, dass innerhalb des Austauschprozesses, also des wahre Geldverhältnisses, das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen durch das gesellschaftliche Verhältnis ihrer Arbeitsprodukte bzw. von Sachen vermittelt ist. Dieses Austauschverhältnis als spezifisches Verhältnis, also gesamtgesellschaftliches Verhältnis, wie Produkte zu den Menschen kommen und wie die Arbeiten auf die Produktionssphären verteilt werden, als universelles Verhältnis ist spezifisch für den modernen Kapitalismus. Es gab zwar auch schon vorher Tausch, aber keinen systematischen Tausch im Sinne von, dass dieser Tausch die gesamte ökonomische Struktur der Gesellschaft durchherrscht hätte. Auch aufgrund dieser Tatsache geht man von diesem Austauschprozess als Spezifikum für die kapitalistische Form von Ausbeutung, aber auch überhaupt von Vergesellschaftung der Arbeit aus. Das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen ist nicht mehr, und das im Gegensatz zu dieser ganzen personalistischen Theorie bei Lenin, nicht mehr ein direktes Verhältnis zwischen Menschen in Bezug auf Sachen, also zum Beispiel der Sklavenhalter schickt den Sklaven mit der Peitsche aufs Feld und lässt ihn arbeiten und eignet sich dann das Produkt an, sondern es ist ein vermitteltes, ein gegenständlich bzw. tauschvermitteltes Verhältnis. Das heißt, die Menschen treten nur vermittelt über gesellschaftliche Sachen, über die Waren zueinander in Kontakt. Also wenn ich mir an der Pommesbude eine Pommes kaufe, interessiert mich nur die Pommes, also die Ware, während die Verkäuferin oder den Verkäufer nur interessiert, dass ich Geld dafür hergebe. Ansonsten gibt es kein gesellschaftliches Verhältnis. Das gesellschaftliche Verhältnis zwischen diesen beiden Warenbesitzern ist also ausschließlich über Ware und Geld vermittelt. Ware und Geld sind aber ganz spezifische Formen, die eben Gleichheit unterstellen. Also Gleichheit im Sinne von Austausch bedeutet immer, dass Äquivalente, also Gleichwertiges, getauscht wird. Wenn das nicht der Fall wäre, dann gäbe es eben, das wäre dann Raub oder sonst irgendwas, direkte Gewalt. Also Tausch unterstellt, wenn Ware Geld getauscht wird, dass hier Gleichwertiges getauscht wird. Diese Gleichwertigkeit, also gleichwertige Waren werden ausgetauscht, bewirkt, dass die Menschen, die diese Waren zueinander in Bezug setzen, sich als Gleiche anerkennen müssen. Als Gleiche, als Warenbesitzer, die eben einander gleich gelten. Hier ist der eine Warenbesitzer genauso gut wie der andere Warenbesitzer. Alles andere, was sie voneinander unterscheidet, interessiert in diesem Verhältnis überhaupt nicht. Das zweite ist das, dass sie eben frei bewegliche Waren tauschen. Das heißt, Waren, die eben nicht irgendwie, wie die Produkte im Mittelalter zum Beispiel, irgendeinem Stand zugehörten. Also es war standesgemäß, dies und jenes zu konsumieren. Es war unstandesgemäß, irgendetwas anderes zu konsumieren. Sondern es sind frei bewegliche Waren. Alle können alles kaufen letztendlich. Als Repräsentanten dieser Arbeitsprodukte von freien, also frei beweglichen Waren und gleichwertigen Arbeitsprodukten müssen die Menschen im Austausch ein spezifisches Verhältnis eingehen, das sie jenseits des Tausches nicht eingehen. Und dieses Verhältnis, das sie im Austausch von frei beweglichen und gleichen Waren eingehen, ist das von Freiheit und Gleichheit, ihre Anerkennung als freie und gleiche Warenbesitzer. Das bedeutet, die Warenform, also dieser Austausch von Ware gegen Geld, der impliziert notwendig, wenn er Tausch sein will, eine wechselseitige Anerkennung der Menschen als freie und gleiche Warenbesitzer. Das heißt, die Menschen müssen in diesem ökonomischen Verhältnis, das ein gesellschaftliches Verhältnis von Sachen darstellt, in das die Menschen die Sachen stellen, Ware und Geld, müssen vermittelt durch dieses gesellschaftliche Verhältnis von Sachen ein spezifisches Willensverhältnis eingehen, nämlich das Verhältnis der gegenseitigen Anerkennung als freie und gleiche Warenbesitzer. Das heißt, die Menschen haben Tauschalternativen, sie müssen nicht zum Beispiel ihre Arbeitskraft bei einem bestimmten Kapitalisten verkaufen, sie müssen sie nur generell verkaufen, wenn sie überleben wollen. Der Zwang, der dahinter steckt, ist einzig nur noch ihr eigenes Bedürfnis, an einen Gegenstand zu kommen, beziehungsweise zu überleben. Es gibt keinen personalen Zwang mehr, wo sozusagen der eine abhängig ist, direkt abhängig ist vom Willen des anderen. Niemand zwingt mich dazu, einen Tausch einer spezifischen Ware gegen eine andere zu machen. Das würde dem Begriff des Tausches auch widersprechen. Das wäre dann direkt gewaltförmige Aneignung, also personale Herrschaft, Unterordnung meines Willens unter einen anderen. Also aus dieser Warenform entsteht dieses spezifische Willensverhältnis von Menschen, das sie nur innerhalb dieses Tausches haben. Das heißt, die Menschen erhalten eine Bedeutung innerhalb der Tauschrelation, die sie außerhalb nicht haben. Und diese Bedeutung ist das Rechtsverhältnis, die Anerkennung als freie und gleiche, die Willensübereinstimmung der Menschen. Also Recht ist in dieser Hinsicht ein privatautonomes Willensverhältnis von diesem Privatproduzierenden bzw. von diesem Warenbesitzer. Das bedeutet aber auch, dass Freiheit und Gleichheit im Tausch wirkliche Bestimmungen sind. Das sind keine Vorurteile, wie Lenin meint, der ja sozusagen immer nur die personale Herrschaft, Unterordnung eines Willens unter den Willen eines anderen als Modell sozusagen vorschweben hat, sondern es sind wirkliche Bestimmungen. Aufgrund, das sieht ja jetzt alles erstmal recht harmonisch aus, ne? Also es gibt hier erstmal keine Ausbeutung und so weiter, aber wir sind auf einer Abstraktionsebene, wo es eben nur Warenbesitzer als solche gibt, wo von allen weiteren Bestimmungen abstrahiert wird. Wenn man jetzt nur einbezieht, dass es bestimmte Warenbesitzer gibt, nämlich Besitzer von Produktionsmitteln und Besitzer von nichts als Arbeitskraft, und die einen sozusagen überleben müssen, indem sie ihre Arbeitskraft verkaufen, wenn das berücksichtigt wird und dann noch berücksichtigt wird, also das kann ich jetzt hier nicht weiter erläutern, dass trotz dieses gleichen Austauschs, der da stattfindet, im Produktionsprozess Ausbeutung möglich ist, das heißt, Freiheit und Gleichheit im Austausch notwendig, was Marx im Kapital zeigt, notwendig impliziert Unfreiheit und Ungleichheit im Austausch und im gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozess. Wenn man das zusammennimmt, dann sieht man, wie Freiheit und Gleichheit im Austausch Unfreiheit und Ungleichheit in der Produktion reproduzieren können. Das Problem des Staates taucht nun hier auf, dass bereits auf der Ebene dieser bloßen Warenbesitzer das Problem entsteht, dass die Form ihrer Vergesellschaftung, also der Austausch, dass sie eben sich als Freie und Gleiche anerkennen, dass sie keine Gewalt üben, dass sie nur sozusagen ihrem Willen folgen und nur eigenes hergeben, wenn der Fremde seins hergibt, also wenn es ein Tausch stattfindet, dass das nur Mittel zum Zweck für die jeweils einzelnen Warenbesitzer ist. Der Austausch ist nicht das Motiv der Vergesellschaftung, sondern nur Mittel zum Zweck jedes einzelnen Warenbesitzers, an die Ware des anderen Warenbesitzers zu kommen. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass diese Warenbesitzer grundsätzlich in einem Konkurrenzkampf zueinander stehen, wird schnell einsichtig, dass das, was hier diese Willensübereinstimmung, dieses allgemeine Interesse daran, dass jeder diese Tauschgesetze einhält, dass niemand Gewalt übt, dass Marx das die Allgemeinheit der selbstsüchtigen Interessen nennt. Das bedeutet nicht, dass die Menschen moralisch schlecht sind, sondern dass sie als Warenbesitzer gezwungen sind, selbstsüchtig zu sein und dass sie eben die Gleichheit, den Austausch, nur als Mittel zum Zweck benutzen. Letztendlich bedeutet das, dass der Warentausch einerseits diese Rechtsbestimmung Freiheit, Gleichheit produziert, dass die Menschen eben nicht durch Raub aneignen, sondern sich als Warenbesitzer respektieren, zugleich aber hervorbringt die Verletzung dieser Gesetze, das heißt die Verletzung dieser Rechtsbestimmung, dass das das eigentliche Interesse jedes Warenbesitzers ist. Man will lieber direkt die Ware haben, man will sie nicht austauschen, man will erst recht nicht irgendetwas Eigenes dafür hergeben. Das wäre der einfachste Weg. Aus diesem Widerspruch zwischen dem Partikularinteresse, dem besonderen Interesse der Warenbesitzer und also sozusagen direkt anzueignen, wenn es ginge, also die Gesetze des Warentausches zu verletzen, und auf der anderen Seite dem allgemeinen Interesse als Warenbesitzer, bitte schön, sollen alle die Gesetze des Warentausches befolgen, resultiert dann die Notwendigkeit, dass es eine Instanz geben muss, die diese Rechtsbestimmung der Freiheit und Gleichheit garantiert. Das heißt, das Rechtsverhältnis, was hier auf dieser Theorieebene analysiert wurde, ist nur ein ganz abstraktes, es ist noch gar kein wirkliches Recht, weil es noch keine Instanz gibt, die dieses Recht garantiert. Und diese Instanz, die dieses Recht garantiert, kann nur eine Instanz sein, die nicht selber Instanz innerhalb dieses ökonomischen Austauschverhältnisses ist. Also eine dritte, eine außerökonomische Instanz. Das bedeutet, dass der Zwang, der unmittelbare Zwang, die unmittelbare Gewalt, die innerhalb des Tauschprozesses im Kapitalismus substituiert wird, also die abgeschafft ist, Tausch ist eben ein nicht gewaltförmiges Verhältnis, dass diese unmittelbare Gewalt sich konstituieren muss in einer anderen außerökonomischen Sphäre und konzentrieren muss in einer außerökonomischen Sphäre, nämlich dem Staat als allgemeinem Monopol physischer Zwangsgewalt. Das heißt, es muss diese dritte Instanz, diese Zwangsgewaltinstanz geben, die jetzt nicht mehr irgendeinem bestimmten Warenbesitzer gehört, sondern nur einer, sozusagen einer Instanz, die alle Warenbesitzer gleichermaßen dazu zwingt, diese Aneignungsgesetze des Warentauschs, diese Rechtsbestimmung zu akzeptieren. Deshalb ist diese Instanz des Staates eine außerökonomische Instanz, weil der Zwang, den sie ausübt, ist ein außerökonomischer Zwang. Der darf nicht direkt in die Ökonomie eingreifen, weil sonst wäre das wieder kein Tausch. Auf der anderen Seite ist diese Instanz eine öffentliche Gewalt, das heißt, sie gehört keiner Person und keiner Personengruppe speziell. Das wäre dann wieder eine Instanz, die eine private Instanz wäre, die direkt von den Warenbesitzern selber okkupiert würde, die allerdings nicht darauf achten könnte, dass die Austauschgleichheit und die Rechtsgleichheit garantiert würde. Also wir haben eine außerökonomische öffentliche Zwangsgewalt und die Maßnahmen oder die Regeln, die diese Zwangsgewalt erlässt, um diesen Warentausch zu sichern, müssen den Formen des Warentauschs entsprechen. Deswegen müssen sie abstrakt allgemein sein. Das heißt, sie dürfen nur Menschen als solche kennen, beziehungsweise Warenbesitzer als solche kennen. Und nicht mehr irgendeine privilegierte Gruppe oder sozusagen, also nicht Privilegien vergeben, das war die Form des Rechts im Feudalismus, sondern abstrakt allgemeine Gesetze ohne Ansehen der Person erlassen. Diese außerökonomische Instanz, die also diesen Warentausch und die Rechtsbestimmung des Warentauschs sichert, übernimmt, also reproduziert die Form des Warentauschs als vermittelter, als struktureller Herrschaft, wenn man das so will, und bezieht sich auf den Warentausch mittels abstrakt allgemeiner Gesetze. Der Staat ist also wirklich neutrales Instrument. Beziehungsweise ist gar kein Instrument, sondern ist eine wirklich neutrale Instanz. Der Rechtsstaat ist eine notwendige Implikation, also in diesem Minimalsinne, ist eine notwendige Implikation eines universalisierten Warentauschs, also des Kapitalismus, und ist auch notwendig, eine, zumindest auf dieser Ebene der Betrachtung, eine neutrale Instanz. Sowohl Kapitalisten als auch Arbeiter, alle Warenbesitzer, werden gleichermaßen als Privateigentümer in ihrem Privateigentümerstatus gesichert. Indem nun aber diese Gleichheit gesichert wird des Eigentums, wird natürlich auch zugleich gesichert, was hinter diesem Tauschprozess passiert, nämlich die ökonomische Ausbeutung, die nicht der Tauschgleichheit widerspricht, sondern ihr entspricht. Das heißt, indem der Staat die Gleichheit des Austauschs reproduziert, reproduziert er und nicht direkt irgendwelche Lobbygruppen eingreifen oder so, reproduziert er auch die Klassenherrschaft bzw. die Ungleichheit auf der Ebene der Ökonomie, beziehungsweise reproduziert ganz allgemein die Bewegung des Kapitals als eines sich auf sich selbst beziehenden Prozesses. Das ist jetzt sozusagen ganz grob die Argumentation dieser Formtheorie. Also das ist nur ein Aspekt dieser Formtheorie, aber sozusagen der wesentliche, der sich wesentlich unterscheidet auch von den anderen. Es gibt auch noch andere Ebenen, auf denen der Staat als Staat des Kapitals und nicht der Kapitalisten, also nicht einzelner, partikularer Interessen gedeutet wird. Zum Beispiel auf der Ebene, die Marx im 8. Kapitel des 1. Bandes des Kapital entfaltet, wo er zeigt, wie der Normalarbeitstag erkämpft wurde im 19. Jahrhundert. Auch hier knüpft diese Position an und zeigt, dass der Staat sozusagen, wenn er Gesetze erlässt, die natürlich durch bestimmte soziale Gruppen, die nicht nur die Arbeiterklasse ist, erkämpft werden, dass der Staat gegen die unmittelbaren Interessen der Einzelkapitalisten Gesetze erlässt. Und zum Beispiel der Normalarbeitstag, also die Beschränkung der Arbeitszeit, war ein Gesetz, das gegen die unmittelbaren Interessen des Einzelkapitals gerichtet war, aber die Interessen des Gesamtkapitals sozusagen denen adäquat war. Das bedeutet, es gibt natürlich direkte Einflussnahme von bestimmten Lobbygruppen, die bestimmte Gesetze durchsetzen wollen. An diesem konkreten Beispiel des Normalarbeitstages kann aber gezeigt werden, dass der Staat bestimmte Formen von gesamtkapitalistischen Interessen durchsetzen kann, die das einzelkapitalistische Interesse gar nicht durchblickt. Das sieht konkret so aus, dass jeder Einzelne, also Marx zeigt es, dass jeder einzelne Kapitalist aufgrund der Konkurrenz dazu gezwungen ist, seine Arbeiter so lange arbeiten zu lassen, wie es nur geht, um möglichst viel Profit zu erwirtschaften. Das Ganze hat aber natürlich irgendwann eine physische Grenze, wenn nämlich die stofflichen Bedingungen der Verwertung des Kapitals, nämlich die wahre Arbeitskraft, wenn die irgendwann ruiniert ist. Also Marx zeigt sehr eindrucksvoll im 8. Kapitel des Kapital, dass die spontane Tendenz eines nicht gesetzlich in dieser Hinsicht geregelten Reproduktionsprozesses Vernichtung durch Arbeit ist. Das ist das Spontanprogramm kapitalistischer Verwertung, Vernichtung durch Arbeit. Im völlig anderen Sinne als in dem Sinne, wie die Nationalsozialisten das betrieben haben. Vernichtung durch Arbeit, da ist das Ziel Verwertung im spontanen kapitalistischen Interesse. Vernichtung durch Arbeit bei den Nazis war Vernichtung Selbstzweck. Das sind völlig andere Dinge. Aber trotzdem zeigt Marx das, dass wenn es sozusagen keine gesetzliche Begrenzung des Normalarbeitstages gibt, jeder einzelne Kapitalist aufgrund der Konkurrenz gezwungen ist, seine Arbeiter so weit auszubeuten, bis es irgendwann dysfunktional wird, bis irgendwann gar keine Arbeitskräfte mehr auf den Arbeitsmarkt zurückströmen können. Das hat natürlich jetzt nicht jeder einzelne Kapitalist direkt gesehen, sondern vor allen Dingen das Militär in England hat gesagt, dass die Rekruten auf einmal irgendwie nur noch dahinsiechende Figuren seien, Gespenster seien. Dann gab es noch ein paar Philanthropen und natürlich bestimmte Arbeiterorganisationen, die versucht haben, das einzuhegen. Und aufgrund dieser Kräfteverhältnisse wird dann so etwas erkämpft wie ein Gesetz des Normalarbeitstages, also der Begrenzung der Arbeitszeit. Dieses Gesetz ist also direkt gegen die einzelkapitalistischen Interessen gerichtet. Die bestehen ja darin, so weit wie möglich die Arbeiter auszubeuten, um in der Konkurrenz bestehen zu können. Letztlich aber vertritt dieses Gesetz das Interesse des Gesamtkapitals, weil das Kapital sich nur reproduzieren kann, wenn es überhaupt eine irgendwie existierende Arbeitskraft gibt. Das heißt, wenn das Kapital sich selbst überlassen worden wäre, den unmittelbaren Interessen des Einzelkapitals, hätte das Kapital seine eigenen stofflichen Bedingungen zerstört und hätte die Möglichkeit seines eigenen Kreislaufs vernichtet. Dadurch, dass durch die Erkämpfung dieses Normalarbeitstages wurde es also möglich, dass die Interessen des Gesamtkapitals, die stofflichen Existenzbedingungen des Gesamtkapitals reproduziert wurden. Das bedeutet auch, dass der Sieg der Arbeiterklasse ein Sieg des Kapitals war bei der Erkämpfung dieses Normalarbeitstages. Und das bedeutet auch, dass es natürlich, und Marx hat es auch befürwortet natürlich, dass es ein großer Fortschritt war für die Arbeiter, nur noch 12 Stunden arbeiten zu müssen, unter unsäglichsten Bedingungen, nicht mehr 16 Stunden. Aber dass es sozusagen zugleich gesamtgesellschaftlich gesehen kein irgendwie systemtranszendierender Akt war. Hier zeigt sich also, dass bestimmte staatliche Gesetze, also wie dieser Normalarbeitstag, sozusagen kapitalkonforme Resultate haben können, in dem Sinne, dass der Staat hier als ideeller Gesamtkapitalist fungiert. Das ist ein Begriff von Engels. Das bedeutet, der Staat ist hier Staat des Kapitals und nicht der Kapitalisten, weil er eben gegen die Interessen der einzelnen Kapitalisten und vielleicht sogar ganzer Fraktionen sozusagen dem widersprechen kann. Das waren jetzt nur zwei im Schnelldurchlauf vollzogene Darstellungen dessen, wie sozusagen ein anderer Zugang zum Verhältnis von modern von Kapital und Staat in dieser Formtheorie des Staates gesucht werden kann. Man müsste natürlich, also wenn ich das jetzt wirklich detailliert nachvollziehen wollte, müsste ich, wie gesagt, in diese ganzen ökonomietheoretischen Fragen eindringen. Das kann man dann vielleicht in einem Seminar machen, aber ich kann natürlich auch in der Diskussion schon die ein oder andere Frage dazu beantworten. Ja, gut, ich würde es erstmal dabei belassen und vielleicht, dass wir dann noch vielleicht ein bisschen mehr darüber diskutieren können, weil ich sehe so einige fragende Blicke. Gut. Ihr könnt natürlich, also das könnt ihr auch in dem Reader nochmal nachlesen. Der Vortrag ist so zum Teil auch in einem von den Aufsätzen drin, nehme ich an. Ne? Ich hätte eine Frage, wenn ich jetzt nur die Frage wegnehme. Könntest du vielleicht nochmal kurz skizzieren, was diese beiden Staatsmodelle oder welchen Einfluss diese beiden Staatsmodelle auf ein Projekt der Emanzipation haben? Also inwiefern kann Emanzipation mit dem Staat passieren oder inwiefern muss Emanzipation gerade irgendwie gegen den Staat sich formieren und durchgesetzt werden? Das würde mich ganz doll interessieren sozusagen. Soll ich erstmal noch ein, zwei Fragen sammeln? Also es sei denn, es gibt keine, dann antworte ich. Ja. Was ich zuletzt dargestellt habe, das Modell, ist das nicht eventuell auch gleichzeitig das bürgerliche Modell gestaltet? Mich würde mal interessieren, wie das Modell, was du zuletzt genannt hast, die stetige Erhöhung der Arbeitszeit, des Arbeitstags passt, ob es in der Logik eben auch Schönheit ist. Ein Arbeitstag, der jetzt wieder über 40 Stunden nochmal liegt. Also, und das Zweite ist, ob es da einfach ein System oder dem widerspricht, wenn jetzt sozusagen ein Staat keine Mindestlöhne festsetzt und sozusagen wieder selber dann handeln muss, weil er sozusagen dem Kapital dann doch nicht bestimmte Richtlinien vorgibt. Ist das eine Logik oder ist das eine Selbstzerstörung oder ist das eine Regulativ? Sowas würde mich noch interessieren. Gut, dann versuche ich das erstmal. Erstmal die Frage, ob das ein bürgerliches Modell ist. Das ist in der Tat eine interessante Frage, weil die traditionelle Kritik an dieser Position aus dem Marxismus-Leninismus würde das wahrscheinlich so sehen, weil Marx bestimmte Motive der Gesellschaftsvertragstheorie von Hobbes, Locke und anderen darin aufnimmt. Also dieser Theorien, die sagen, der Staat ist sozusagen nichts anderes als Mittel zur Sicherung der Eigentümer, dieser Rechtsgleichheit der Privateigentümer, vor allen Dingen dieses Locke'sche Modell, und eben den Staat sozusagen aus der Gleichheit heraus erklären, also als Sicherung der Gleichheit aller Warenbesitzer. Was daran aber natürlich nicht bürgerlich ist, sind zwei verschiedene Aspekte. Einerseits die gesamte ökonomische Grundlegung, also dass erklärt wird, dass sozusagen der bürgerliche Staat aus einer historisch spezifischen Form der Vergesellschaftung der Arbeit hervorgeht. Also das ist eben nicht, also wie in der bürgerlichen Theorie, da geht es immer nur um Menschen. Und Menschen sind Konkurrenten, sind Privateigentümer und die brauchen Recht und die brauchen, weil sie Recht brauchen, den Staat. Also die Grundintention von Hobbes, Locke und den anderen Gesellschaftsvertragstheoretikern ist die menschliche Vernünftigkeit der Unterwerfung und der Herrschaft zu erklären. Das muss sein, weil sonst würdet ihr euch alle gegenseitig zerfleischen. Weil ihr seid ja sozusagen der Mensch ist des Menschen Wolf. Das ist etwas, von dem sich Marx ja radikal unterscheidet, der schon in seiner Grundlegung sagt, dieser vereinzelte Einzelne, von dem diese bürgerlichen Theorien ausgehen, ist nicht Voraussetzung der Mensch aller menschlichen Gesellschaften, sondern Produkt des modernen Kapitalismus. Also das ist der moderne bürgerliche Warenbesitzer. Und aber von da ausgehend gibt es dann schon wieder Überschneidungen mit Hobbes, Locke und anderen. Von da ausgehend zeigt Marx, dass die Zustimmung zum Staat, solange man im Kapitalismus lebt, vernünftig ist. Die ist also historisch gesehen vernünftig. Solange man unter kapitalistischen Bedingungen existiert, also solange es Tauschverhältnisse gibt, müssen alle, ob sie Linksradikale sind oder Sozialdemokraten oder was auch immer, müssen den Staat wollen, um innerhalb dieser Tauschverhältnisse überleben zu können. Eben als Tauschende sich reproduzieren zu können. Die andere Alternative wäre die, unter eine direkte Gewaltherrschaft sozusagen wieder zurückzufallen. Der Unterschied ist natürlich, dass Marx eben nach vorne hin den Staat kritisiert, also oder diese Position nach vorne hin den Staat kritisiert, und dann wäre ich dann bei deiner Frage. Auch diese Position sagt ja, dass Recht und Staat, also auch sogar Recht, ja, das ist ja etwas, was noch unerhörter ist heutzutage, wenn das jemand sagt, dass auch Recht diese Form des abstrakt allgemeinen Rechts, was Marx nebenbei als einen riesigen Fortschritt in der Menschheitsgeschichte betrachtet hat, gegenüber eben rechtlosen oder bloß Privilegien vermittelten Formen von Vergesellschaftung, dass aber auch das nicht das letzte Wort menschlicher Emanzipation ist. Genauso wenig wie es eine Albernheit ist, wie er sagt, die Freiheit der freien Konkurrenz als letzte Form menschlicher Freiheit zu betrachten. Das bedeutet also, für diese Position sind Recht und Staat Formen, die überwunden werden müssen. Die Art und Weise, wie das geschieht, und das ist ein großer Unterschied zum Leninismus, die wird allerdings überhaupt nicht thematisiert. Also diese Position, ob das jetzt Pashukan ist in den 20er Jahren ist, oder ob das jetzt diese bundesrepublikanische Debatte ist, in den 70ern, 80ern, die geht im Grunde genommen nicht auf die Frage ein, welche Maßnahmen man jetzt genau ergreifen muss, sozusagen, um den Staat abzuschaffen. Was aber klar ist, ist die Tatsache, dass Staat in dieser Form als außerökonomische öffentliche Zwangsgewalt, die mittels abstrakt allgemeiner Gesetze herrscht, dass diese Form notwendig verbunden ist mit kapitalistischer Ausbeutung, Ungleichheit, Krisen struktureller, also Herrschaft von Strukturen über Menschen, dass eben das Kapital sich verselbstständigt über die Intentionen der Menschen. Das heißt, der Staat ist weder Gesellschaftsplaner, rationales sozusagen Zentrum, mit dem man alles Mögliche schön zivilisieren kann, so wie sich die Sozialdemokraten das gedacht haben in den 70ern. Dagegen geht auch diese Position sehr stark an. Diesen Teil habe ich jetzt ganz rausgelassen. Das nennt diese Position Sozialstaatsillusion, also dass man alles mit dem Staat ökonomisch lenken könnte zum Beispiel. Und diese Position sagt eben, der Staat ist eine notwendige Implikation des Kapitals und umgekehrt natürlich auch. Und wenn man das eine nicht will, muss man das andere auch abschaffen. Also der Staat kann kein Instrument zur Emanzipation sein. Aber das ist ja nur eine ganz abstrakte Aussage. Also die sagt nichts darüber aus, wie wir jetzt nun sozusagen von diesem Zustand zu dem Zustand kommen, in dem es das nicht mehr gibt. Ne? Also darüber wird nichts ausgesagt. Während bei Lenin dieses Modell da ist, also dieses ganz klassische von Marx aus der Kritik des Gotha-Programms übernommene Modell da ist, es gibt erstmal diese erste Phase des Kommunismus, den sogenannten Sozialismus, Lenin das dann nennt, und dann erst den Kommunismus. Und der Sozialismus zeichnet sich durch die Diktatur des Proletariats aus, die notwendig ist, weil es immer noch Widerstand der ehemals herrschenden Klasse gibt, die aber auch notwendig ist, vor allem um die Produktivkräfte erstmal so zu entwickeln, dass es einen Überflusskonsum geben kann für alle, also die Bedingung für Kommunismus sozusagen. Das sind natürlich historisch spezifische Fragestellungen. Also allein die Frage, dass sich Marx fragt sich 1875 in Bezug auf Preußen sozusagen, da muss er sich natürlich die Frage stellen, hier beginnt ja oder hier ist die Industrialisierung gerade sozusagen im vollen Marsch, aber die ist noch lange nicht so weit, dass es einen Kommunismus geben kann. Das ist eine Fragestellung, die meines Erachtens, also wenn man heute fragt, obsolet ist. Aber also bei Lenin wird es sozusagen ganz klar herausgestellt. Bei Lenin gibt es allerdings dann noch darüber hinausgehend dieses Motiv, dass der Staat eben sozusagen, obwohl er sagt, der Staat muss zerschlagen werden, die Staatsmaschinerie, also die bürgerliche Staatsmaschinerie, müsse zerschlagen werden, hat er doch ein sehr zentralistisches Modell. Also er sagt, der Staat erzieht das Proletariat und das Proletariat erzieht dann die Bauernmassen zum Beispiel. Also der Staat ist so eine Art Erziehungsinstanz für die Menschen, damit die eine kommunistische Gesinnung bekommen zum Beispiel. Der Staat ist für Lenin allerdings auch ein zentraler ökonomischer Gesellschaftsplaner. Also für Lenin ist ja Sozialismus Staatskapitalismus plus Herrschaft des Proletariats. Also das hat er ja offen so gesagt. Und sein Modell der sozialistischen Planung ist das des Deutschen Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg. Also das ist für ihn das große, sozusagen das große Ideal. Das heißt, Lenin hat ein sehr zentralistisches Modell und daneben, völlig unvermittelt dazu, gibt es noch diese Idee der Zerschlagung der Staatsmaschinerie und der Räteherrschaft, die Lenin dann aus diesem Bürgerkrieg in Frankreich von Marx, also aus der Schrift über die Pariser Kommune hat, also diese Kategorien, also dass die Beamten verantwortlich sein müssen, dass alle nur das Gleiche verdienen, dass es keinen Geheimdienst gibt, dass alle sozusagen geheimen Dokumente veröffentlicht werden und so fort, ja, oder dass es ein imperatives Mandat gibt, kein freies Mandat für Abgeordnete. Diese ganzen Sachen, die Marx und dann später Lenin als Zerschlagung der bürgerlichen Staatsmaschinerie bezeichnen, diese Kategorien, die sind bei Lenin völlig unvermittelt zu seinem Zentralismus. Und die wurden ja dann auch in der Sowjetunion unter historisch spezifischen Bedingungen sofort fallen gelassen, diese rätodemokratischen Elemente. Also kurz gesagt, während bei Lenin, was ich auch in dem Text zeige, der in dem Reader ist, glaube ich, während bei Lenin es sowas geben kann wie einen proletarischen Staat oder einen sozialistischen Staat, ist das in diesem zweiten Modell ein Widerspruch in sich. Also solange man Staat hat, muss man zugestehen, hat man immer noch einen bürgerlichen Staat, hat man auch immer noch die Trennung von Ökonomie und Politik. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann hat man auch keinen Staat mehr. Das ist die Argumentation zum Beispiel von dem Eugen Paschokanis in den 20er Jahren. Also der sagt zum Beispiel nicht, dass jetzt in der Sowjetunion von heute auf morgen das Recht oder der Staat abgeschafft werden soll. Er sagt nur, ihr dürft euch da keine Illusion drüber machen, dass das irgendwas Sozialistisches sei, sondern das ist einfach noch, das ist das, was ihr jetzt erst aufbauen müsst, nämlich das bürgerliche Recht und der bürgerliche Staat. Während in der leninistischen Tradition, bei Lenin ist es noch so, changiert es noch so, in der leninistischen Tradition dann ganz klar gesagt wird, es gibt ein proletarisches Recht, später gab es ja auch eine sozialistische Warenproduktion und so weiter. Ne? Also da wurde das einfach, das Adjektiv sozialistisch oder proletarisch vor die bürgerliche Form, Recht und Staat, davor gesetzt und wurde gesagt, das ist eben jetzt sozialistisch. Also da muss man nochmal unterscheiden zwischen Lenin und Leninismus. Aber bei Lenin ist es so, er begreift den Staat auch als Instrument der Emanzipation, das aber irgendwie sich selbst abschaffen soll. Also Lenin sagt, der Staat beginnt, indem er als revolutionärer sozialistischer Staat anfängt, beginnt er schon abzusterben. Und die Erfahrungen haben natürlich gezeigt, dass es nicht der Fall ist. Aber da könnte man fragen, ob das historisch spezifische Bedingungen waren, die dazu geführt haben. Also, ich weiß nicht, ob. Also, diese zweite Position, diese Staatsableitung oder dieses Formmodell des Staates, das sagt uns eigentlich gar nichts darüber, wie der Staat, wie man jetzt ansetzen kann. Es sagt nur, dass Staat und Kapital notwendige Implikationen sind. Genauso wie Marx jetzt gegen die Linken seiner Zeit gezeigt hat, dass Freiheit, Gleichheit als diese Bestimmung der Zirkulation notwendige Implikationen sind von Ausbeutung, von Krisen und so weiter. Also von der ein Element, ein Reproduktionselement struktureller Herrschaft im Kapitalismus sind. Und dass es eine Albernheit ist, wie er sagt, der französischen, insbesondere der französischen Sozialisten, er meinte damit Proudhon, diesen Anarchisten, die Freiheit und Gleichheit gegen das Kapital nochmal qua Warenproduktion in Anschlag zu bringen. Weil das ist eben schon realisiert. Und wenn man Freiheit, Gleichheit haben will, muss man eben sozusagen über diese Zirkulation, über diese austauschbezogene Freiheit, Gleichheit hinausgehen. Das ist sozusagen das zentrale Motiv der marxischen Theorie oder eines der zentralen, dass er zeigt, dass eben im Kapitalismus, dem Kapitalismus mit dem Begriff Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit als solchen, als unspezifischen nicht beizukommen ist, weil immer darauf verwiesen werden kann, es herrscht Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Niemand wird gezwungen, seine Arbeitskraft an einen Bestimmten zu verkaufen. Niemand ist einer anderen Person Willen direkt unterworfen. Das ist die Argumentation der Neoliberalen heutzutage ja. Wobei der Begriff struktureller Herrschaft, den Marx ja analysiert, also den über diese gesellschaftlichen Sachen vermittelten, über Waren vermittelten, diesen strukturellen Zwang, den blendet bürgerliche Theorie generell aus. Bürgerliche Theorie definiert sich im Grunde genommen dadurch, dass sie strukturelle Zwänge ausblendet. Oder nicht als Zwänge betrachtet, sondern als notwendige Bedingungen der Freiheit der Menschen betrachtet. Während Marx der Theoretiker ist, der eben unpersönliche Zwänge, das ist der genau originäre Gegenstand seiner Kritik, unpersönliche Zwänge aufzuspüren und sie sozusagen in ihrer Verbindung mit Freiheit, Gleichheit, mit Recht und aber auch mit Staat darzustellen. Und darauf insistiert sozusagen diese zweite Position, diese Position, die sagt, der Staat ist ein Staat des Kapitals und nicht einzelner böser Kapitalisten, Lobbygruppen und so weiter. Das gibt es natürlich, also bevor jetzt der Einwand kommt, natürlich gibt es Lobbygruppen, die auf den Staat Einfluss nehmen, natürlich gibt es direkte Einflussnahme auf den Staat und auf Recht und auf Gesetzgebung. Das wird damit ja gar nicht geleugnet. Das Einzige, was damit geleugnet wird, ist, dass das Wesen des modernen bürgerlichen Staates ausmachen würde. Diese direkte personale Verknüpfung irgendeiner Zwangsgewalt mit irgendwelchen Interessengruppen, die gibt es in allen menschlichen Gesellschaften, in denen Herrschaft und Ausbeutung herrschen. Das Interessante muss aber sein, die spezifische Form des kapitalistischen Staates oder des modernen Staates zu begreifen. Und diese Form ist eben eine, die nicht mehr direkt auf diese besonderen Interessen einzelner Gruppen reduzierbar ist. Und das ist sozusagen die Intention, die dahinter steckt, zu sagen, wir gähnen da nun mal leicht, wenn ihr mit den Lobbygruppen ankommt. Das ist eine Form der Kritik, die kann den kapitalistischen Staat gar nicht fassen. Das ist eine anachronistische Kritik. Das ist eine bürgerliche Kritik im ureigensten Sinne, die die eigenen bürgerlichen Maßstäbe gegen die Realität der bürgerlichen Gesellschaft in Anschlag bringt. Arbeitszeiten. Dieser zweite Ansatzpunkt, den ich erwähnt habe, das war nur sozusagen ein historisch konkreter Ansatzpunkt. Der sollte jetzt nicht bedeuten, dass Marx behaupten würde, das sei in allen kapitalistischen Gesellschaften das Grundproblem. Während sozusagen dieses erste, was ich erläutert habe, also dieses vom Austausch ausgehend, Freiheit, Gleichheit, Sicherung der Rechtsgleichheit, das ist etwas, was für Marx eine allgemeine Strukturbestimmung aller kapitalistischen Staaten ist, während dieses zweite, was ich erwähnt habe, nur eben eine historisch spezifische Phase im 19. Jahrhundert war, aber anhand der er dann etwas erklärt, also anhand der er erklärt, dass der Staat durchaus auch gegen die Interessen von Einzelkapitalisten vorgeht ohne gegen die Interessen des Gesamtkapitals verstoßen zu müssen. Also das sollte nicht heißen, dass jetzt für Marx die allgemeine Tendenz die Reduzierung der Arbeitszeit sei oder so. Das ist einfach eine Frage von ökonomischen und politischen Konjunkturen auch. Also das ist sozusagen eine andere Ebene der Analyse sozusagen. Ja, weil der letzte ist auch für alle eingeführt worden. Insofern ist natürlich alle am Markt in Konkurrenz stehende Unternehmen dann. Lebenslohn oder kein eingeführter Lebenslohn. Aber das Phänomen sind ja doch diese enormen Schwankungen, die man dann im kapitalistischen System gesehen hat, aber dann auch über die Grenzen hinüber. Und erklärt man es dann so, dass diese Schwankungen irgendwie Teil des Systems sind? Oder, dass du das Schwankungen nennst, oder man könnte. Das ist sozusagen eine andere Ebene der Theoriebildung. Also ich war hier, also diese erste Erklärung ausgehend vom Warentausch ist eine, die ist sozusagen eine hochabstrakte Theorieebene, die allgemeine Strukturen thematisiert. Das andere Phänomen, wenn wir jetzt uns Arbeitszeiten angucken, Nationalökonomien angucken, das ist eine Theorieebene, die ganz spezifische Konjunkturen sich anschaut, also wo auch Klassenkämpfe eine Rolle spielen, soziale Kämpfe eine Rolle spielen, das Produktivitätslevel einer Nationalökonomie oder ob es überhaupt noch sowas gibt wie eine Nationalökonomie oder so. Also das sind alles ganz konkrete Fragen und da hat Marx sich auch ganz klar dagegen gewandt zu sagen, da könne man sagen, der Staat sehe so und so aus, sondern da hat er sich auch in der Kritik des Gotha-Programms in dieser kurzen Schrift oder in diesem Brief da ganz klar gegen gewandt, dass man sozusagen da eine allgemeine Formel für bringen könne. Also das ist sozusagen abhängig von Krisenzyklen zum Beispiel, von Produktivitätslevels, von politischen Strukturen und so weiter. Genauso wie überhaupt, ja nach Marx, es historisch spezifisch ist, was überhaupt der Wert der wahren Arbeitskraft ist. Also er unterscheidet ja zwischen dem Wert normaler Waren und dem Wert der wahren Arbeitskraft und sagt, dass der Wert der wahren Arbeitskraft, also das, was letztlich den Preis, das, was als Preis der Arbeit oder Arbeitslohn fälschlicherweise erscheint, das ist etwas, was eben auch durch soziale Kämpfe, durch das kulturelle Niveau und durch Produktivitätslevel mitbestimmt ist. Und das kann man eben nicht mehr aus so einer allgemeinen Theorie direkt ableiten. Da muss man sich dann konkret angucken, wie es aussieht, also wie konkret sozusagen eine Gesellschaft dann aussieht. Das wäre dann etwas, was unter anderem dieses vierte Modell, was ich jetzt nicht erwähnt habe, also dieses Modell ausgehend von Gramsci, Poulantzas, diese Hegemonietheorie zum Beispiel macht. Also was dann auch später in die sogenannte Regulationsschule übergegangen ist, die dann verschiedene, wie sie es nennen, Akkumulationsregimes und Regulationsweisen sich angucken. Also bestimmte Formen, wie sieht ein Kapitalismus aus, also gibt es dieses fordistische Normalarbeitsregime noch oder wird das aufgeweicht und so weiter. Also nach solchen Kriterien dann schaut. Aber das ist sozusagen eine konkretere Ebene einer staatstheoretischen Analyse dann sozusagen. Ja. Du hast schon gesagt, dass alle Errungenschaften von Arbeit und Parteien ja immer eigentlich, könnte man so sehen, ein aufrechterhaltendes Kapitalproblem werden können. Sowas wie Grundsicherung, wie würdest du das bewerten, also dass sozusagen ja der Arbeiter nicht mehr vom Lohn abhängig ist, sondern quasi der Staat ihm ausreichend Mittel zur Verfügung stellt. In welcher Logik würdest du das bewerten? Kommt das letztendlich dann auch irgendwie, ja, der Arbeiter wird für den Arbeitsmarkt noch attraktiv gehalten so, und kein Abhängigkeit, oder würdest du das sagen, also das sind natürlich, man muss das ja nicht entgegenstellen. Also ich meine, wenn es so etwas gibt wie ein soziales Sicherungssystem, ist das ja erstmal nichts Schlechtes. Also das führt ja dazu, dass man zum Beispiel sich mit dem Kapital von Marx beschäftigen kann, wenn man will. Und statt irgendwie im Dreck zu leben oder so und von der Hand in den Mund oder zu verhungern, also das ist durchaus, kann ja durchaus ein Fortschritt sein. Auf der anderen Seite würde ich es genauso sehen, wie du es gerade gesagt hast, dass staatliche Sicherungssysteme als funktionalen Effekt, also die Intention, die dahinter steckt, ist natürlich ein ganz anderes Ding. Ja? Ob das aus Menschenfreundlichkeit, aus parteipolitischem Kalkül oder sonst irgendwas gemacht wird, ist eine ganz andere Frage. Aber der Effekt ist genau der, dass es eben wie Marx es nennt, industrielle Reservearmee, also ein Arbeitslosenheer fit gehalten wird, um letztendlich dazu da zu sein, damit das Kapital, wenn es wieder Arbeitskräfte braucht, darauf zurückgreifen kann. Also das ist meines Erachtens der funktionale Sinn, also von so etwas wie Sozialgesetzgebung. Es ist dazu da, damit man als Arbeitsloser fit bleibt, um wieder verwertet werden zu können. Obwohl niemand unbedingt mit dieser Intention das so einführt. Genauso wenig wie der Normalarbeitstag unbedingt mit einer spezifischen Intention eingeführt wurde, die der Reproduktion des Gesamtkapitals entsprochen hat. Da hat niemand daran gedacht, hier müsse das Gesamtkapital reproduziert werden, sondern, wie ich sagte, das Militär hat Interessen gehabt, die Arbeiter haben ihre Interessen gehabt und so weiter. Aber als Effekt sehe ich es genauso. Grundsicherung, also so etwas wie soziale Sicherung sind, fit machen oder fit halten der Arbeiterklasse für die kommende Verwertung. Da hinten. Der Arbeit mal multinational verschoben werden kann und variabel, also inwiefern sind diese Theorien noch aktuell? Ja, die Frage ist mir ein bisschen zu allgemein. also ich meine, das besteht ja inzwischen auch die Produktion innerhalb über die noch Geld machen, die Möglichkeit, deine Produktion zwar hier zu lassen, aber zu sagen, ja, so meine Firma, dann sucht doch jetzt auf der Eile auf Nennen. Und dementsprechend ist dieses Kapital ja national gar nicht mehr fassbar. Inwiefern sind diese Theorien dann noch aktuell? Und du meinst, ob es sozusagen diesen Staat überhaupt noch in dieser Form gibt? Oder? Naja, für globale Arbeit gibt es den Staat natürlich, das kann man jeder Grenze auch so, aber wenn man das Kapital hat, ist das ja fast schon erledigt. Ja, also das würde ich nicht so sehen, weil natürlich benötigt auch das transnationale Kapital, benötigt ja auch Nationalstaaten oder supranationale oder subnationale, egal wie, wie strukturierte Zwangsapparate, die dann da, wo das Kapital ihr produziert, Rechtssicherheit herstellt. Also diese Rechtssicherheit benötigt auch transnationales Kapital. Nur, dass das jetzt ganz anders organisiert ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber Kapital ist ja nicht ortlos, in dem Sinne, dass es trotzdem irgendwo produziert werden muss und wenn es an ganz verschiedenen Orten Produktionsketten aufbaut oder so. Aber an diesen Orten muss es irgend sowas geben wie vielleicht ein Bildungssystem, wenn auch nur für eine Elite, das reicht ja dann vielleicht aus. Und es muss eben Rechtssicherheit herrschen vor allen Dingen. Und das muss weiterhin existieren. Gibt es noch Fragen? Rechtssicherheit zu dessen Gunsten? Ja, das war ja, also, das ist natürlich die Frage, klar, aber man muss da vorsichtig sein, erstmal zugunsten aller Warenbesitzer, ne? Erstmal zugunsten aller Warenbesitzer, weil das Gesetz, wenn es jetzt wirklich tatsächlich angewendet wird, schützt auch den Arbeiter davor, von irgendeinem Kapitalisten versklavt zu werden. So wie das jetzt, sagen wir mal, in China passiert, wo die Sklaven, das Sklaven-Fundraising beginnt und die Leute versklavt werden in irgendwelchen Fabriken, das ist eben ein nicht mehr funktionierender Zentralstaat. Ne? Da haben wir eine direkte Sklaverei zum Teil und ein funktionierender kapitalistischer Rechtsstaat schützt auch den Arbeiter davor, dass irgendeiner daherkommt und ihn in eine Ziegelfabrik einsperrt und ihn da versklavt. Also insofern ist es auch ein Schutz für die Menschen, die nur ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, also die nur Arbeitskraftwarenbesitzer sind. Aber natürlich, das habe ich ja vielleicht etwas zu komplex oder so dargestellt, natürlich, letztendlich ist die Sicherung der Rechtsgleichheit, weil sie ja die Tauschgleichheit garantiert und weil Tauschgleichheit notwendig kapitalistische Klassenstrukturen impliziert, auch Reproduktion dieser Klassenstrukturen. Das heißt, wenn die gleiche Rechte für alle bedeutet, gleiches Recht des Kapitalisten, die Arbeitskraft des Arbeiters anzueignen und letztendlich des Arbeiters dann anschließend nach dem Produktionsprozess wieder mit nichts als Arbeitskraft dazustehen. Aber das ist alles eben nur idealtypisch gemeint, ne? Das ist erstmal, ne, idealtypisch würde ich es nicht nennen, das ist erstmal eine strukturelle Analyse von dessen, was kapitalistische Herrschaft auszeichnet. Dass es Unterschiede gibt und dass es historisch ja, was sie aber auch auszeichnet, also ich meine, in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland ist es nun mal so. Wenn man allerdings zum Beispiel historisch gesehen, musste das natürlich erstmal erkämpft werden. Das ist natürlich ein weiterer Faktor. Es musste von der Arbeiterbewegung erkämpft werden. Moment mal, was ist in der Bundesrepublik Deutschland? Rechtssicherheit, ja. Ich weiß nicht, musst du mir schon konkrete Beispiele bringen. Ich weiß auch, dass es hier Rassismus gibt. Ja, ja. Da musst du schon konkreter werden. Ja, wir können uns einigen, dass Korruptionssicherheit. Ja, aber das ist genau diese Art von Kritik, die ich ablehnen würde. Ich meine, natürlich gibt es. Ich würde nicht einer Meinung sagen. Ja. Rechtssicherheit bedeutet ja, wenn jemand mehr hat und sich das sichern kann, dann hat er natürlich auch viel mehr Chancen, das zu vermehren. Also wenn jemand genau das hat, was er gerade eben auch technisch braucht, der kann gar nicht stärker werden, wenn jemand, der schon reich ist, natürlich bei Rechtssicherheit einhängen kann. Genau, ja, also das ist eben dieses, dass das Gesetz allen verbietet, unter Brücken zu schlafen. Ne? Ich weiß nicht mehr, von wem das kam. Also dieses, also das ist das, natürlich formal, ist eine formale Gleichheit nur, die aber dennoch natürlich schon einen Fortschritt bedeutet gegenüber vorherigen Gesellschaften. Also das muss man erstmal berücksichtigen. Dass das sozusagen dann Klassenherrschaft reproduziert, ist ja klar. Also das ist vor dem Hintergrund der Marxischen Theorie klar. Also wenn ich die ich jetzt natürlich nicht so konkret entfalten konnte, wie es nötig gewesen wäre. Jo, wenn es keine Fragen mehr gibt. Na, wir müssen unser Bett. Gibt es denn noch Fragen? Ja, dann würde ich sagen, nochmal herzlichen Dank dafür, dass du uns so